Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Und nun hört ihr Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, wie immer jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats, nachmittags um 16 Uhr. Mein Name ist Markus, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Sendung. Heute in der Sendung. Wie in der letzten Sendung bereits erwähnt, fand am 12. September, dem 80. Geburtstag des politischen Gefangenen Lennart Peltier, eine Protestkundgebung vor der US-Botschaft in Berlin statt. Lennart Peltier, ein indigener Aktivist, der bereits seit über 48 Jahren von der US-Regierung für ein nicht bewiesenes Verbrechen festgehalten wird. Und wir waren natürlich mit dem Mikrofon vor Ort und ihr hört heute eine Menge auf dieser von Redebeiträgen, die dort gehalten wurden, die sehr interessant waren, auch sehr unterschiedlich in ihrer Gewichtung. Natürlich zu Lennart Peltier selbst, zu Kämpfen Indigener in Mexiko, zu politischer Repression dort in Mexiko, aber auch generell weltweit. Verschiedene Gruppen und Initiativen haben sich daran beteiligt und das trotz herbstlichen Wetters. Eine sehr gelungene Veranstaltung, die durchaus auch Außenwirkung erzielte, obwohl der Pariser Platz mit Hamburger Gittern eingezäunt war. Aber die Demo hat, obwohl sie nicht sehr groß war, trotzdem Menschen erreicht, die im Umfeld darum herumliefen. Viele haben gefragt und natürlich hat die CIA mit ihrer Hauptzentrale am Brandenburger Tor das Ganze auch wahrgenommen und festgestellt, dass auch nach über 48,5 Jahren Haft Solidarität und vor allem das Erinnern an einen Gefangenen und die Forderung nach seiner Freiheit nicht verstummen. Ganz im Gegenteil. Diese Berliner Kundgebung war eingebettet in eine Aktionswoche, die in ganz Europa stattfand, aber dazu werdet ihr mehr in der Sendung hören. Wir starten das Ganze mit ein wenig Musik. Put your hand up, hit a fist and say free Lennart Peltier. Man, the FBI abhors. The tribal chairman high goons incite the wars at Pine Ridge and 7-3. Their wickedest wounded me. Imagine what they directed toward aim at wounded knee. Feds Bureau of Intimidation lost two agents, but stunts with snipes flagrant with no investigation. The world's watching. I tell them to take caution. Distortion of facts got the POW exhausted. Broken hearted from cowards and traitors, the power of hate. Even Judge Haney now admits the mistake. Human rights organizations trying to right this wrong. For Peltier, the least I could do is write this song. It's been over 30 years of tears of frustration since the brother stood up with no fear for the nation. When truth turns to light, darkness to revelations. Watch a hero's homecoming, we'll cheer in celebration. The FBI still holds thousands of pages of documents in this case, claiming in many instances that disclosure would compromise the national security. In the absence of such disclosure, no further efforts in a new trial are possible. And Lennart Peltier is not alone in his imprisonment. I got a free Peltier tat on my left arm for every time the left are. People are senseless, puddle the blood, death's hard. On these unfree followers that have to swallow words, they'll see the relationship to swallow them birds fly free. Inside of me, your book, prison writing really affected me, protected me. From my own mental prison, sentimental journey of a beautiful soul arisen. I see you in visions much longer than long division. I cry for you in the pond of wrong decisions. One day you will walk through these walls in the physical. Know the love of men and visit you, but we need you to visit too. When you do, the sky will still be blue. We'll still be going through what we're still going through. I love you, and I wanted to say aloud that I pray that you get out today or any day now. FBI operations were directed towards the destruction of the aim and square. Supports in the urban and reservation communities, containing the survivors of America's wars against its indigenous population on the last 400 or more years. Particular emphasis was directed by the FBI towards descendants of the Lakota, who stopped the campaign of slaughter by General Armstrong Custer and the 7th Cavalry, who now reside on the Pine Ridge Indian Reservation and some of the surrounding reservations. FBI operations against AIM began with surveillance of peaceful demonstrations for people calling for the enforcement of treaty rights, for human rights, for equal opportunities for jobs and housing and medical care, and for justice in America's courts. Am frühen Abend des 12. September versammelten sich UnterstützerInnen von Leonard Peltier, dem indigenen politischen Gefangenen aus den USA, vor der US-Botschaft in Berlin am Brandenburger Tor. Sie waren etwas eingepfercht in Hamburger Gitter, die Polizei dort aufgestellt hatte, sich ansonsten aber zurückhielt. Und es begann eine Kundgebung am 80. Geburtstag des politischen Gefangenen. Ihr werdet gleich hören, wie lange er schon in Haft sitzt, wie oft er diesen Geburtstag schon in Haft begehen musste. Den will ich nicht vorweggreifen. Aber trotz dieser Gitter, an denen dann auch Plakate aufgehangen wurden, interessierten sich Vorbeigehende, fragten nach, was ist hier los, lasen sich teilweise auch die Plakate und Flugblätter durch, die dort aufgehangen waren. Und eine Außenwirkung konnte also trotz dieser Gitter erzielt werden. Jetzt steigen wir gleich ein mit den Aufnahmen von dieser Kundgebung. Hallo, ich begrüße euch alle sehr herzlich und freue mich, dass ihr gekommen seid. Es ist ein fröhlicher und ein sehr trauriger und vor allem auch ein sehr wütend machender Anlass, alles in einem. Es handelt sich um den 80. Geburtstag des politischen Gefangenen Leonard Peltier. Er feiert heute seinen 80. Geburtstag, zum 49. Mal in Haft. Seit 1976 ist er inhaftiert und wir befinden uns heute hier, um daran zu erinnern, um aufmerksam zu machen, um seine Freilassung zu fordern. Wir werden heute verschiedene Redebeiträge hören, Grußwörter, ein wenig Musik und wir haben, was das Allerwichtigste ist, Postkarten hier, die wir euch bitten, gleich hier auszufüllen und bei uns zu lassen bzw. mitzunehmen, Freunde und Bekannten in die Hand zu drücken und sie dringend zu bitten, an der Postkartenaktion für seine Freilassung teilzunehmen. Als allererstes möchte ich ankündigen, den Sohn von Lieselotte Welskopf-Henrich, Dr. Rudolf Welskopf, ist hier und wird ein Grußwort sprechen. Ja, hallo, liebe Leute. Viele von euch sind häufig hier, alle Jahre wieder. Ich war zum letzten Mal vor 5 Jahren hier zu Leonards 75. Geburtstag und heute ist der 80. Da fragt man sich, hat sich da was geändert? Hat sich nichts geändert. Er ist kränker geworden. Er hat weitere 5 Jahre im Gefängnis verbracht. Und wir sind in Freiheit, aber wir können an ihn denken. Wir können für ihn aufstehen. Wir können für ihn protestieren hier. Das ist das Mindeste, denke ich, was man da tun kann. Und das ist auch für mich ein persönlicher Anlass. Ihr habt viele Gründe, dass ihr hier seid. Ich habe auch einen persönlichen Grund. Wie schon gesagt, meine Mutter, Lieselotte Welskopf-Henrich, hatte eine enge Verbindung mit den Native Americans oder wie man früher sagte, mit den Indianern Nordamerikas. Führende Mitglieder und das AIM nannten sie Großmutter. Deren Eltern nannten sie Sister. Und deswegen ist es für mich auch das Mindeste, was ich hier tun kann, auch meine Stimme zu erheben mit euch zusammen. In diesen letzten Jahren, wo Leonard im Gefängnis saß, gab es in den USA eine Regierung unter Joe Biden und es gab eine Innenministerin, Deborah Ann Haaland, mit indianischen Wurzeln. Aber das hat überhaupt nichts dazu getan, dass sie humaner behandelt werden, dass sie vielleicht freikommen. Die Administration in den USA ist da extrem hartleibig gegen alles, was gegen den, ja praktisch muss man sagen, Kolonialismus dort passiert. Und wer dagegen aufsteht, der muss mit solchen Strafen rechnen. Das ist das, was sie damit bezwecken. Die USA erheben überall in der Welt ihre Stimme für Menschenrechte, wenn es ihnen in den Kram passt. Aber im eigenen Land, da sollten sie sich mal an der eigenen Nase fassen. Wenn es einen Protest dagegen gibt, gegen die Administration, dann schlagen sie erbarmungslos zu und hängen den Leuten fingierte Mordanklagen an den Hals. Das ist mit Gewerkschaftsführern passiert, das ist mit Native Americans passiert. Und es wird vermutlich weiter passieren. Das ist auch der Grund, warum ihr hier seid und viele andere hier sind. Das ist ein schreiendes Unrecht und da kann man nicht einfach still beiseite gehen, schweigende Mehrheit. Das ist nicht unser Weg. Wir werden daran erinnern, und wenn es zu seinem 85. Geburtstag ist, dass hier Ungerechtigkeit geschehen ist und dass die Freiheit der einzige Weg ist, das zu beenden. Ich möchte damit jetzt schließen und rufe euch auf, diese Karten an den Präsidenten Joe Biden zu schicken und wer immer ihm auch nachfolgt, sie sollen wissen, dass das Unrecht, das in ihrem Land geschieht, weltweit gesehen wird und dass es mit Empörung und mit Protest und mit Verachtung bestraft wird. Ich danke euch. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Ich würde jetzt einmal mit dem Redebeitrag, mit dem langen Redebeitrag sozusagen von langjährigen Unterstützern beginnen. Wie gesagt, es ist sehr lang und deshalb würde ich das in verschiedenen Teilen vortragen. und dazwischen gelegentlich Musik spielen. Und es gibt allerdings noch weitere Grußworte, die folgen später. Zum 80. Geburtstag Leonard Peltiers. Millionen von Menschen weltweit hätten sich gefreut, wenn heute der seit über 48 Jahren inhaftierte indigene American Indian Movement Aktivist Leonard Peltier seinen 80. Geburtstag hätte in Freiheit und im Kreise seiner Familie verbringen können. Dies wäre ein Zeichen von Menschlichkeit, Würde, Respekt und Gerechtigkeit gewesen. Und dies gegenüber einem Langzeitgefangenen, der seit fast 5 Jahrzehnten anhaltende Ungerechtigkeit seitens Justiz und Politik erfährt. Doch für den gesundheitlich schwer gezeichneten Peltier ist es heute nun das 49. Mal, dass er seinen Geburtstag in Haft verbringt. Ohne Besuch, im Lockdown, das heißt im Dauereinschluss, isoliert unter menschenunwürdigen Haftbedingungen. Für diejenigen, die es nicht wissen, wer Leonard Peltier ist: Er ist seit dem Februar 1976 in den USA im Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert, beziehungsweise in verschiedenen inhaftiert gewesen. Nun folgen einige Hintergrundinformationen, sehr, sehr kurz zusammengefasst, denn 49 oder fast 49 Jahre lassen sich nicht innerhalb von wenigen Minuten erzählen. Der am 12. September 1944 geborene Peltier hatte bereits in seiner Kindheit und durch in der Jugend Erfahrungen mit einer Gesellschaft gemacht, die sich immer noch durch weißes Vorherrschaftsdenken, Rassismus, Kolonialismus und Diskriminierung gegenüber der indigenen Bevölkerung Amerikas auszeichnet. Er erlebte als junger Mensch, wie Indigene in den Reservaten verhungerten und erfroren oder in den städtischen Ghettos unter Armutsbedingungen lebten. Er sah in den Medien immer wieder Polizeigewalt gegen Indigene, die ihre Rechte einforderten. Und natürlich war er auch ein Kind seiner Zeit. Einer Zeit, die unter anderem geprägt war durch den Vietnamkrieg, Segregation der schwarzen Bevölkerung in den USA und Armut. Aber auch durch Antikriegsproteste, Black Power und Red Power Bewegung und einer immer größer werdenden Gegenkultur. 1972 dann schloss sich Leonard Peltier dem bereits 1968 gegründeten American Indian Movement an, kurz AIM. Eine Gruppe, die sich anfänglich vor allem gegen rassistische Polizei- und Justizgewalt sowie für soziale Programme für die indigene Bevölkerung in den Großstädten engagierte. Doch schnell kamen urbane AIM-AktivistInnen in Kontakt mit den in Reservationen lebenden BewohnerInnen und sahen, wie auch in den Reservaten die Rechte der indigenen Bevölkerung täglich verletzt wurden. Das extremste Beispiel dürfte Anfang der 70er Jahre die Pine Ridge Reservation in South Dakota oder in Süd-Dakota gewesen sein. Hier terrorisierte eine korrupte Stammesregierung die traditionellen Teile der Lakota-Bevölkerung. Zu diesem Zweck baute der Stammespräsident Dick Wilson eine Todesschwadron auf, die sogenannten Guardians of Oglala Nation, kurz Goons. Diese Gruppe verfolgte in der Reservation zwei Zielgruppen, die sich immer stärker verbanden. Zum einen die traditionellen Lakota, die sich nicht in jene weiße Gesellschaft assimilieren lassen wollten, die für die bislang längste Völkermordgeschichte verantwortlich ist. Zum anderen jüngere, sich politisierende Lakota, die sich dem American Indian Movement und anderen indigenen Bürgerrechtsgruppen anschlossen. Bis in die Mitte der 70er Jahre waren diese Goons für die Morde an über 50 Lakota verantwortlich, wobei die Dunkelziffer noch erheblich höher liegt. Und diese Morde, aber auch Brandstiftungen und Körperverletzungen, fanden nicht nur unter den Augen und mit Wissen und Billigung, sondern auch mit Munition und Waffen von Polizei und FBI statt. Zweimal riefen aufgrund dieses bürgerkriegsähnlichen Terrors die Stammesältesten und Häuptlinge der Oglala Lakota das AIM um Hilfe. 1973, was zur symbolischen Besetzung des Ortes Wounded Knee führte, und auch 1975. Was 1975 geschah, werde ich dann in einem zweiten Teil vortragen. Jetzt spielen wir erst ein wenig Musik. Yo, man, it's your boy CBO, man. I want to say, free all political prisoners locked up, man. Free Lenny Peltier. Don't you ever forget about Joe Stunts. An innocent man assassinated by a sniper in a shootout on Pine Ridge. You feel me? We want an investigation, man. You know what I mean? Free Lenny Peltier. Free all political prisoners locked up. You feel me? It's your boy, CBO. You feel me? Free all political prisoners, man. I'm out. Ich wollte allerdings euch nicht vorenthalten, wie das Lied heißt. Es heißt Don't Forget Joe Stunts oder Joe Stunts Killed Right. Das ist der junge Indigene, der 1975 zu Tode kam. Und ich wollte, dass er wenigstens einmal mit Namen hier erwähnt wird bei den jetzigen Vorgängen. Und zu diesen Vorgängen komme ich jetzt nochmal, 1975. Wie wir uns erinnern, haben die Häuptlinge der Oglala AIM um Hilfe gebeten und dazu komme ich jetzt. Als 1975 das AIM ankam, um für bedrohte Familien ein Schutzcamp aufzubauen, war auch Leonard Peltier dabei. Dieser war seit bereits 3 Jahren in den Fokus des FBI geraten und sollte, wie andere ProtestprotagonistInnen der Black Power und Red Power Bewegungen, durch Spezialprogramme wie COINTELPRO neutralisiert werden. Als am 26. Juni 1975 2 FBI-Agenten überfallartig mit 2 Wagen in das AIM-Camp rasten, kam es zu einem Schusswechsel, in dessen Verlauf der junge AIM-Aktivist Joe Stunts Kills Right sowie die beiden FBI-Agenten erschossen wurden. Für das FBI standen die Täter sofort fest: Dino Butler, Bob Robideau und Leonard Peltier. Doch Dino Butler und Bob Robideau wurden nach ihrer Festnahme im Prozess freigesprochen, denn der Richter und die Geschworenen trauten den vorgelegten Beweisen nicht. Sie erachteten diese als manipuliert durch das FBI. Außerdem wurde den indigenen Aktivisten nach dem anhaltenden Terror im Reservat auch das Recht auf Notwehr zugestanden. So richtete sich die gesamte Verfolgungswut des FBI nun auf Leonard Peltier, gegen den es aber auch keinerlei ernsthafte Beweise gab. Peltiers Verhaftung in Kanada, dessen Auslieferung an die USA und der anschließende Prozess sowie die Verurteilung wegen zweifachen Mordes zu 2x lebenslänglich basieren auf einer Aneinanderreihung von Beweismanipulation, Erpressung von Zeugenaussagen, Unterschlagung von Entlastungsbeweisen und Unterstellungen. All dies gestehen längst auch frühere am Verfahren beteiligte Staatsanwälte und Richter ein und fordern seit Jahren auch die Freiheit Peltiers. Und selbst aus den Reihen ehemaliger FBI-Mitarbeiter wird diese Forderung unterstützt. Doch das FBI selbst und dessen Unterorganisation FBI Agents Association wiederholen seit fast 50 Jahren ihre selbst fabrizierten Anschuldigungen und Lügen, um Peltier in Haft sterben zu lassen. Und wenn sich US-Präsident Biden nicht entschließt, Peltier zu begnadigen, dann hat das FBI mit seiner Strategie des Todes durch Inhaftierung Erfolg gehabt. Zurück zu Leonard Peltiers heutigem 80. Geburtstag. Am Beginn dieses Jahres gab es verhaltenen Optimismus, dass Leonard Peltier den heutigen Tag in Freiheit verbringen könnte. Denn 2020 setzte sich die heutige US-Justizministerin und damalige Kongressabgeordnete Deb Haaland bei Präsident Trump für eine Haftentlassung Peltiers im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie öffentlich ein. 2021 bat der bei früherem Peltier-Verfahren aufsichtsführende Staatsanwalt James Reynolds US-Präsident Biden um Freiheit für Leonard Peltier mit der Begründung, dass er die anhaltende Inhaftierung mitzuverantworten hätte, aber heute konstatieren muss, dass es keinerlei seriöse Beweise für die Schuld Peltiers gebe. 2022 veröffentlichte die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen einen 17-seitigen Bericht, in dem sie die gesamten strafrechtlichen, bürgerrechtlichen und menschenrechtlichen Verstöße durch die anhaltende Inhaftierung zusammenfasste und Leonard Peltiers Haftentlassung forderte. Im gleichen Jahr stimmte der Nationale Kongress der Demokratischen Partei der USA einstimmig ab, Peltiers Freiheit in das Wahlprogramm 2024 aufzunehmen und Präsident Biden um Haftentlassung Peltiers zu bitten. 2023 konnten im Rahmen einer Konsultation zu internationalen Bürger- und Menschenrechten der US-Delegation in Genf ebenfalls die anhaltenden Rechtsverstöße und rechtlichen Mängel dargestellt werden. Die Vertreterin des Justizministeriums erwiderte, dass für Leonard Peltier ein Antrag auf Haftentlassung aus humanitären Gründen anhängig sei, sowie 2024 auch ein Antrag auf Haftentlassung auf Bewährung gestellt werden könnte. Beide Anträge wurden allerdings von den jeweilig zuständigen Behörden des US-Justizministeriums vor kurzem abgelehnt. Dass hinter diesen Ablehnungen wieder das FBI steht, ist kein Geheimnis. Mit Gerechtigkeit hat dies nichts zu tun, sondern mit einem anhaltenden Rachefeldzug des FBI gegen Leonard Peltier und AIM, um von der eigenen Schuld an dem Terror und den Morden in der Pine Ridge Reservation abzulenken. Ohne diese Mitschuld des FBI hätte es weder die tödlichen Schüsse vom 26. Juni 1975 noch die bis heute anhaltende Inhaftierung Leonard Peltiers gegeben. The trail of tears, no matter how much time's gone by, from the trail. like a lock up all of our chiefs and throw away the keys. But we will never back down until all our people are free. You can lock up all of our chiefs and throw away the keys. But we will never back down until all our people are free. Oh, oh. Ja, dieses Lied war Trail of Tears, also die Spur der Tränen. Und das passt sehr gut zu den Bedingungen, unter denen Leonard Peltier leben muss. Die anhaltende Inhaftierung Leonard Peltiers steht aber auch noch für etwas anderes. Sie steht als Warnung an die Indigenen der USA und in ganz Amerika, sich nicht für ihre Belange und Rechte massiv einzusetzen. Leonard Peltier ist in Geiselhaft, für den sich immer stärker formierenden indigenen Kampf für Umwelt- und Menschenrechte, der sich zunehmend mit anderen politischen Kämpfen und internationalen UnterstützerInnengruppen verbindet und dies kompromisslos. Heute am 80. Geburtstag Leonard Peltiers ist dessen Haft-, Gesundheits- und Rechtssituation für uns alle mehr als besorgniserregend. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie wurden die verhängten Dauereinschlüsse der Inhaftierten im Bundesgefängnis Coleman One in Florida immer weiter ausgedehnt. Um nicht wegen unmenschlicher Haftbedingungen international juristisch belangt zu werden, werden diese Lockdowns immer mal wieder kurzfristig unterbrochen. Doch der Alltag sieht für Leonard Peltier und seine Mitgefangenen eher so aus. Dauereinschluss über mehrere Tage die Woche, nur seltene Duschmöglichkeiten, kein Hofgang oder Freizeit- bzw. Arbeitsangebot, kaum Bewegungsmöglichkeiten, keine frische Luft, keine Sicht auf Natur. Dahin vegetieren in völlig verdreckten Gefängniszellen, eingeschränkte Sozial- und Anwaltskontakte, Versorgung mit minderwertigen Nahrungsmitteln, limitierte Telefon- und E-Mail-Kontakte, die auch noch immer weiter eingeschränkt werden, Ablehnung aller Verlegungsanträge und unzureichende medizinische Versorgung. Diese Liste ließe sich noch verlängern. Die Gesundheitssituation an Leonard Peltiers 80. Geburtstag ist gelinde gesagt ein Skandal an unterlassenen medizinischen Hilfeleistungen. Leonard Peltier, dessen Gesundheit seit Jahrzehnten stark und zum Teil lebensbedrohlich gefährdet ist, ist nach einer Kiefer-OP fast verblutet. Er lag längere Zeit im Koma. Nach einem Schlaganfall verlor er immer stärker linksseitig sein Augenlicht. Leonard Peltier leidet zusätzlich an Bluthochdruck, Diabetes, an degenerativen Gelenkproblemen, Schlafapnoe, Prostatabeschwerden und einem Bauchaorta-Aneurysma, das jederzeit lebensbedrohlich platzen könnte. Er hätte dann keine 5 Minuten mehr zu leben. 2017 wurde bei Leonard Peltier eine Herz-OP notwendig und 2022 erkrankte er an Covid. Statt angemessener medizinischer Versorgung wurde er unter skandalösen Bedingungen isoliert. Akut verliert er immer mehr seine Gehfähigkeit, was zu täglichen Stürzen führt. Auf angemessene und zeitnahe Zahn- oder augenärztliche Behandlungen muss er Monate warten, obwohl er immer stärker seine Sehfähigkeit verliert. Die letzten entsprechenden Behandlungen liegen über ein Jahrzehnt zurück. Blicken wir nur auf diese Haft- und Gesundheitsbedingungen, so ist all jenem zuzustimmen, die treffend von Death by Incarceration, also von Tod durch Haft, sprechen. Diese Bedingungen sind Merkmale einer schleichenden Todesstrafe mit anderen Mitteln. Addieren wir noch die juristischen Fehler, Mängel, Manipulation seiner Anklage, Verurteilung und anhaltende Inhaftierung hinzu, können wir zu Recht feststellen, dass der Fall Leonard Peltiers einer der größten US-amerikanischen Polizei-, Justiz- und Politikskandale des 20. und 21. Jahrhunderts ist. Und das, obwohl es derzeit weltweit wohl kaum einen politischen Gefangenen Oder gefangen in der Politik, wie dies Peltiers früherer Anwalt Kevin Sharp formulierte, für den sich so viele Menschen, auch so viele Prominente eingesetzt haben. Bis heute leider noch nicht mit dem Erfolg, dass Leonard Peltier aus der Haft entlassen wurde. Doch mit dem Resultat, dass es ein weltweit anhaltendes Interesse an Leonard Peltier und dem Kampf um dessen Freiheit gibt. Und so werden auch jetzt wieder anlässlich Leonard Peltiers 80. Geburtstag nicht nur in Nordamerika, sondern auch europaweit Aktivitäten und Aktionen stattfinden, um die Forderungen nach umgehender medizinischer Versorgung und seiner Haftentlassung massiv zu unterstützen. Die Aktionspalette der europäischen Kampagne, an der Gruppen, Organisationen und engagierte Einzelpersonen aus 7 europäischen Staaten teilnehmen, reicht von Mahnwachen und Kundgebungen über Presseartikel und Radiosendungen bis hin zu Lesungen und Soli-Konzerten sowie Unterschriftenaktionen und Kontakte auf dem politisch-diplomatischen Parkett. Wer sich diesbezüglich informieren oder an Aktivitäten teilnehmen und diese unterstützen will, kann sich per E-Mail an lpsg-rhein-main@aol.com wenden. Die Adresse steht auch nochmal auf der Webseite. Unter dieser Adresse können auch Unterschriftenlisten sowie Postkarten an US-Präsident Biden bestellt werden. Die 2021 begonnene Postkartenaktion, an der Gruppen aus 16 Staaten teilnehmen, hat ihre Auflage anlässlich von Leonard Peltiers 80. Geburtstag auf 100.000 Karten erhöht. Davon sind über 90.000 Karten bereits im Umlauf, mehrere Zehntausende Karten haben bereits das Weiße Haus erreicht. Wir wissen auch, dass dies vielleicht nur eine weitere symbolische Aktion ist, dennoch ist sie wirkmächtig. 100.000 Karten aus 16 Staaten. Zu den beteiligten Gruppen, Personen und Organisationen zählen neben Menschen wie du und ich, Menschenrechts- und Umweltgruppen, progressive Parteien, Indigene aus Nordamerika, aber auch aus dem Widerstand der Mapuche und ZapatistInnen, politische Gefangene aus dem Iran und ukrainische AnarchistInnen. Es ist symbolisch eine breite Allianz, die mit 100.000 Postkarten zu Leonard Peltiers 80. Geburtstag die internationale Solidarität mit diesem politischen Gefangenen deutlich macht. In diesem Sinne stehen wir heute auch hier. Wir wünschen Leonard Kraft und Stärke, auch weiterhin all diese Ungerechtigkeiten, Willkür und Tortur zu überstehen. Lasst uns alle weiterhin eine Quelle für seine Resilienz sein. Zeigen wir den Verantwortlichen in Justiz, Politik, FBI, dass wir den Kampf für Leonard Peltiers Freiheit weiterführen, bis er frei ist. Und an den scheidenden US-Präsidenten Biden richten wir den dringenden Appell. Bitte beenden Sie Leonard Peltiers Leiden und lassen Sie ihn frei. Haben Sie endlich den Mut zur Wahrheit und Gerechtigkeit und zur Menschlichkeit und lassen Sie Leonard Peltier frei. Für alle, die sich interessieren, aktuelle Hinweise unter leonardpeltier.de. So, ich spiele noch einen kurzen Moment Musik und dann folgen die nächsten Redebeiträge. Immediate release for Leonard Peltier. Immediate release for Leonard Peltier. Break, break, break. War by war. Free Leonard Peltier. Free the Troy. War by war. Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs auf der 90,7. Leonard Peltier is a prisoner of war, a political prisoner, incarcerated for a crime he did not commit by a government that has no intention of ever finding out the reality behind what happened. Because the reality is not something it wants to deal with. It doesn't want to talk about the oppression of indigenous people. It doesn't want to talk about the ritualistic abuses that occurred on reservations all over this country. It doesn't want to discuss the idea of democracy put into practice when it applies to individuals who live on a res or who live in substandard conditions inside a decaying system, inside a conjured democracy. And now we're coming to terms with that reality. Leonard Peltier is a living example of that struggle, and we need to do everything that we can to spread the word and let people know that our struggle, like Leonard Peltier, will not die. We will not allow it to die, not in our hearts, not in our souls, and not in the physical reality that we live in right now. This is a mortal technique. Viva la revolución. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Hallo, ich bin Ralle von der Recherche AG. Wir sind eine Gruppe an Menschen, die zu Megaprojekten in Mexiko, aber auch anderswo forschen. Aber der Fokus liegt auf Mexiko und ich möchte euch eine kurze Rede halten zu Leonard Peltier, aber auch zu indigenen Gefangenen in Mexiko. Heute vor 80 Jahren wurde Leonard Peltier geboren. Der Aktivist des American Indian Movement, Vater, Opa, Freund und vieles mehr, sitzt inzwischen seit fast 50 Jahren in Haft. Ihm wird der Mord an zwei FBI-Agenten vorgeworfen, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Vor kurzem wurde eine Haftentlassung auf Bewährung sowie eine aus humanitären Gründen abgelehnt und die USA zeigen so wieder, dass sie verschiedenen Menschen verschieden viel Wert geben. Drehen wir den Spieß um, merken wir, dass der Polizist, der George Floyd bewiesenermaßen ermordete, eine Haftstrafe von 22,5 Jahren absitzen wird. Im Vergleich zu zweimal lebenslänglich im Fall von Leonard Peltier. Auch in Deutschland wurden die Ermittlungen zum Mord an Uri Jalloh durch die Staatsanwaltschaft eingestellt. Was zeigen uns diese Beispiele? Polizei und Gesellschaft geben dem Leben und der Lebenszeit einer weißen Person mehr Wert als Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color. Das hat einen klaren Namen, Rassismus. Den sehen wir auch in den derzeitig verabschiedeten Gesetzen der deutschen Regierung. Es gibt ein Sprichwort, was übersetzt so viel heißt wie armes Mexiko, so fern von Gott, so nah den USA. Im Südosten Mexikos werden von der derzeitigen Regierung zwei Megaprojekte umgesetzt. Zum einen der Tren Maya, zum anderen der transistmische Korridor. Beide Projekte wollen die größtenteils kleinbäuerliche Region industrialisieren und an den kapitalistischen Markt anschließen. Dabei wirken deutsche und europäische Unternehmen beim Bau mit. Die USA geben den Projekten viel Zuspruch, da dort US-amerikanische Unternehmen billig produzieren werden können. Die militarisierten Projekte sind auch gleichzeitig ein Stopp für die Migrationsroute in die USA und erschweren so den Weg vieler Menschen, die dorthin wollen. Durch die Megaprojekte werden indigenen Menschen von ihren Ländern vertrieben und diejenigen, die sich widersetzen, werden kriminalisiert. Dazu wird auch die Fabrikation von Schuldigen genutzt. Für verschiedene Verbrechen werden vor allem indigene Menschen ohne Beweise festgenommen und es wird ein Fall fabriziert. Durch Folter erzielte Geständnisse, Unterschriften auf weißes Papier und falsche Zeugen sind dabei an der Tagesordnung. Die Beschuldigten haben meist wenig Zugang zu Geld und sprechen andere Muttersprachen als Spanisch. Ich möchte kurz den Fall der Presos de Cancún, der Gefangenen von Cancún aus Chiapas schildern. Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco und Martín Pérez Domínguez wurden im Mai 2022 willkürlich festgenommen. Seitdem sitzen die in Ocosingo im Knast. Sie kommen aus Cancún und sind Gegner der Autobahn der Kulturen, so zumindest wurde diese von der Regierung getauft. Schon seit 2009 gibt es Pläne, diese Autobahn zu bauen. Organisierte indigene Gemeinschaften schafften es aber bis jetzt, das Projekt abzuwenden. Die Autobahn soll die Westküste von Chiapas mit dem Tren Maya verbinden und so die Region für den Massentourismus öffnen. Dadurch, dass die Gefangenen von Cancún zu denen gehören, die sich der Autobahn widersetzen, waren sie der Regierung ein Dorn im Auge. So scheint die willkürliche Festnahme schlussendlich doch nicht so willkürlich. Im Gerichtsprozess gab es von Anfang an Unstimmigkeiten. Die Zeugenaussagen zum angeblichen Mord, der ihnen vorgeworfen wird, waren Inkonsistenz. Teilweise wurden ihnen Übersetzer der falschen Sprache gegeben und schon bei der Festnahme war zu erkennen, dass es sich um einen fabrizierten Fall handelt. Aber was können wir in so einer Situation tun? Internationale Sichtbarkeit des Falls kann Druck auf das Gericht ausüben. So kam José Díaz, Base de Apoyo der EZLN, im August dieses Jahres frei. Er wurde im November 2022 willkürlich festgenommen und ihm wurde ein Delikt fabriziert. Dank nationalem und internationalem Druck und der rechtlichen Unterstützung durch das Menschenrechtszentrum Freiber wurde seine Freilassung möglich. Lasst uns auch für die Freiheit der Gefangenen von Cancún kämpfen. Lasst uns für die Freiheit von Leonard Peltier kämpfen und erreichen, dass Joe Biden ihn doch noch freispricht. Lasst uns die Rechtssysteme hier in Mexiko, in den USA und in der ganzen Welt bekämpfen, in dem Rassismus und Ungerechtigkeit der Normalfall sind. Freiheit für Léonard Peltier, Freiheit für die Gefangenen von Kankuk, Freiheit für alle politischen Gefangenen. Ich würde euch ganz herzlich noch einladen, jetzt wo noch Licht ist, wollen wir gerne ein Soli-Bild einmal für Léonard Peltier machen und auch für die Gefangenen von Kankuk. Dazu haben wir hier schon zwei Transbis zurechtgelegt und ordnet euch doch gerne so an, dass da ein schönes Soli-Foto draus wird. Das Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen grüßt die Kundgebung zum 80. Geburtstag von Léonard Peltier. Der Genosse des American Indian Movement, Léonard, ist nicht nur ein Symbol für den Kampf der indigenen Amerikas für ihre Rechte und gegen die Unterwerfung und die uns alle betreffende Zerstörung der Natur durch Konzerne. Vor allem ist er ein Symbol für den Kampf der politischen Gefangenen für ihre Freiheit. Durch den Knast sollen die, welche ihre Stimme gegen die Ungerechtigkeit erheben, mundtot gemacht werden. Aber wir vergessen sie nicht. Wir fordern die Freilassung von Léonard Peltier, genauso wie die von Mumia Abu-Jamal, George Ibrahim Abdallah, alten Öztürk und all anderen politischen Gefangenen. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Kundgebung und werden auch in Zukunft gemeinsam mit euch für die Freiheit Léonards und allen Menschen kämpfen. Dankeschön. Liebe Genossinnen, liebe MitstreiterInnen, ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Berlin. Leider kann ich krankheitsbedingt heute nicht unter euch sein, freue mich aber, dass es meine Worte sind. Heute wird Léonard Peltier 80 Jahre alt. Wir wünschen ihm zu seinem Geburtstag und an jedem anderen Tag viel Kraft, Durchhaltevermögen und Solidarität. Von diesen 80 Jahren hat Léonard Peltier 48 Jahre in Haft verbracht. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er die volle Härte der US-amerikanischen Knastrepression erfahren müssen. Dies hat klare Spuren hinterlassen. Seine Gesundheit leidet enorm unter diesen unmenschlichen Bedingungen und am Mangel adäquater medizinischer Behandlung. Sein Zustand ist lebensbedrohlich. Léonard Peltier ist ein Aktivist des American Indian Movements und wurde 1977 zu zweimal lebenslänglicher Haft wegen Mordes an zwei FBI-Leuten verurteilt. Die juristische Aufarbeitung war klar politisch motiviert. Es ist bekannt, dass das FBI und andere Verantwortliche Zeugenaussagen manipulierten, Entlastungsbeweise unterschlugen und bis heute massiv Druck ausübten. Der Knast erfüllt weltweit viele Funktionen, doch eine sehr wichtige ist es auch, emanzipatorische und linke Bewegungen und Kämpfe zu schwächen und einzelne Genossinnen zu isolieren. Leonard Peltier hat mal selbst gesagt, ein politischer Gefangener ist jemand, der sich für die Rechte und die Freiheit seiner Leute einsetzt und allein deshalb inhaftiert ist. Zitat Ende. Auch hier in Deutschland werden viele Genossinnen isoliert, abgeschoben und eingesperrt, um ganze Bewegungen zu kriminalisieren und zu schwächen. Gerade aktuell läuft das Antifa-Budapest-Verfahren. Unsere Genossin Maya wurde rechtswidrig ins queerfeindliche Ungarn entführt. Weitere sitzen noch in Haft und andere werden verfolgt. Seit Jahrzehnten werden hier in Deutschland kurdische Genossen mit dem Stempel des Terrorismus gebrandmarkt, verfolgt und eingesperrt, damit der Staat seine eigenen geopolitischen Ziele befriedigen kann. 13 kurdische Genossen sitzen zurzeit hier in Haft. Ihnen wird allen eine Mitgliedschaft in der PKK vorgeworfen. Aber auch palästinensische Genossinnen, die für eine bessere Zukunft kämpfen, werden gerade massiv verfolgt. Zur Bekämpfung dieser Bewegungen nutzt der Staat noch über das Strafrecht hinaus das restriktive Asyl- und Aufenthaltsrecht. Kneste sind schon ein Ort, wo es kaum Raum für Leben, Freude oder Perspektiven gibt. Doch die Bemühungen von politischen oder auch kämpferischen Gefangenen werden in diesem isolierten System mit noch mehr Gewalt und Schikane geantwortet. Auch unser Genosse Andreas Krebs in der JVA Tegel ist damit tagtäglich konfrontiert. Neben der Einbehaltung von Zeitschriften, Post, Briefmarken, Flyern und anderen Dingen wird sein alarmierender Gesundheitszustand trotz lauter Anträge fast durchgehend bagatellisiert oder ignoriert. Erst vor kurzem musste er einige Tage ins Haftkrankenhaus verbringen, wo dort festgestellt wurde, dass er seit über 9 Monaten eine falsche Medikation bekommen hat. Überall auf der Welt wird die Gesundheit und das Leben von Inhaftierten billigt in Kauf genommen. Doch vor Repression ist auch oft Widerstand, so wie bei auch Leonard Peltier. Seine 48 Jahre im Knast sind nicht nur eine Geschichte der Repression, sondern vor allem auch des Widerstandes. 48 Jahre, bis heute, hat Leonard Peltier gegen Knäste und Imperialismus gekämpft. Er hat sich immer wieder öffentlich gegen die unterschiedlichen Missstände und Ungerechtigkeiten geäußert. Seit 48 Jahren ist er eine wichtige Stimme aus dem Knast für alle linke Bewegungen weltweit geworden. Seine klare Haltung, trotz oder gerade wegen der enormen Repression, gibt Genossinnen überall Kraft, ihre eigenen Kämpfe fortzuführen, egal wie groß die Hürden sind. Und es sind auch 48 Jahre voller Solidarität, die bis zum Schluss weltweit für seine Befreiung kämpfen. Denn die Strategie des Staates, Bewegungen durch Knast und Isolation zu brechen, kann nur aufgehen, wenn die Betroffenen alleingelassen werden. Und genau das ist heute erneut der Grund, warum auch wir hier in Berlin uns treffen, vor der US-amerikanischen Botschaft. Nur gemeinsam können wir Veränderungen erreichen. Leonard Peltier hat einmal Folgendes gesagt. Meine anhaltende Inhaftierung hat einige gute Zwecke gedient. Mein Verteidigungskomitee diente als Übungsfeld für andere Aktivisten bei ihrer Verteidigung von Freiheit und Gerechtigkeit. Zitat Ende. Dieser Satz zeigt, wie deutlich er sich und seine Erfahrungen und Aktionen als Teil einer gesamten Bewegung begreift. Solidarität, wie er es auch sagt, muss geübt werden. Sie muss praktisch und im Alltag eingepflegt werden. Sie muss auch strömungsübergreifend sein, denn als langjährige Antirepressionsstruktur wissen wir genau, dass wir uns angesichts von Verfolgung und Kriminalisierung nicht spalten lassen dürfen. Getroffen hat es einige, gemeint hat es uns alle. Trotz aller inhaltlichen und praktischen Differenzen, Kritik und Streitigkeiten sollten wir bei staatlicher Repression zusammenhalten und uns solidarisch verhalten. Solidarität kann auch so vielfältig wie unsere linke Bewegung selbst sein. Organisiert Infoveranstaltungen, Demo, Kundgebungen und Aktionen, sammelt Geld für Knastkonten und vor allem lasst ihr eure Solidarität spüren. Schreibt den Gefangenen, sei es auch nur ein paar solidarische Zeilen auf einer Postkarte. Das kann den Menschen, die sie erhalten, Kraft geben und zeigt dem Staat, dass wir die Inhaftierten nicht vergessen haben. Es kann nie zu viel Post geben. Lassen wir die Leute nicht allein, sondern knüpfen wir gemeinsam in den Kämpfen an für eine bessere Zukunft für alle. In diesem Sinn, free Leonard Peltier, free them all, vielen Dank. Auf der Webseite, die dort auch auf den Bannern steht, leonardpeltier.de, auch ganz einfach zu merken, steht auch nochmal die Haftadresse von Leonard Peltier. Da die US-Regierung sehr gerne ihre Repression auch da austobt, wo sie es am ungefährlichsten machen kann, ist natürlich im Gefängnis. Das heißt, es gibt jede Menge Vorschriften, was alles bei einem Brief dabei sein kann bzw. nicht sein darf. Nicht erwünscht sind Zeichnungen, Buntstifte, Bleistifte, also Buntstift, Bleistiftzeichnung und so weiter. Beschränkt euch bitte auf ein weißes Blatt Papier, geschrieben mit einem Kuli, ansonsten wird es ihm wahrscheinlich nicht mal ausgehändigt. Es kommt natürlich trotzdem im Gefängnis an und setzt trotzdem bei den Behörden ein Zeichen, wie viel Post er tatsächlich bekommen hätte. Bitte legt auch keine gefalteten Sachen, Geldscheine oder sonst irgendwas bei, weil sie, wie gesagt, es dann nicht aushändigen. Erwartet auch bitte nicht, dass Leonard Peltier oder alle anderen politischen Gefangenen allen zurückschreiben können. Im besten Fall bekommen sie nämlich viel Post, im schlimmsten Fall kriegen sie vielleicht mal eine Karte im Jahr. Das heißt, schreibt zahlreich, nicht nur an Biden, sondern auch an Leonard Peltier selbst und sowie an alle anderen politischen Gefangenen, von denen ihr gehört habt. Es ist super, super wichtig. Insbesondere, wenn man unter solchen schlechten Gesundheitsbedingungen zum 49. Mal seinen Geburtstag in Haft verbringen muss. Ich danke euch vielmals, dass ihr Kraftwellen heute mit in die Welt hinausgesendet habt. Bitte bleibt weiterhin dabei, auch wenn wir für heute hier beenden. Wie gesagt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, vom Geldspenden zum Postschreiben, zum Leute ansprechen und informieren, Bücher lesen. Es gibt viel, was wir noch tun können und ich hoffe, wir bleiben auch alle dabei. Im schlimmsten Fall sehen wir uns zu Leonards Hafttag im Februar wieder. Ja, bis dahin, ich wünsche euch erstmal gutes Heimkommen und vielen Dank fürs Kommen. Ich würde jetzt hier langsam anfangen, mit anderen Leuten abzubauen und dann damit die Kundgebung für beendet erklären. Dankeschön. Soweit unser Bericht von der Kundgebung für die Freiheit von Leonard Peltier an seinem 80. Geburtstag. Über 48 Jahre hat er in Haft verbracht und es gibt noch immer Menschen und es werden auch wieder mehr, die seine Freiheit fordern, die Kämpfe der Indigenen in den Amerikas wahrnehmen und das ungeheure Unrecht wahrnehmen, was die Nachfahren der europäischen Aussiedlerinnen oder Einwanderer dort an den First Nations, an den Menschen, die dort zuerst gelebt haben, begehen. Das ist ungebrochen bis heute so. The Indian Wars are not over, wie manche Indigene das oft bezeichnen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Anregungen davon genommen. Ihr findet viele weitere Informationen auf den Webseiten leonardpeltier.de oder auf freedomallberlin.nostate.net. Wer diese Sendung nochmal hören will, der geht auf unseren Radioblog. In wenigen Stunden wird sie dort online zu finden sein. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, ebenfalls in den USA inhaftiert. Nicht ganz so lang wie Leonard Peltier, aber fast genauso lang, auch schon über 43 Jahre oder fast 43 Jahre jetzt. Wir werden uns bestimmt bald wieder zu diesen Themen hören oder auch anderen in dieser Stadt. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich und in zwei Wochen könnt ihr Radioaktiv Berlin an dieser Stelle hier wieder hören. Macht's gut. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.